Herzlich willkommen das zweite Mal in der Chaosbude. So, nach jetzt fast einem Monat, seitdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe, nehme ich jetzt einfach mal wieder eine Aufnahme auf, um nochmal ein bisschen rumzumimimien, weil wie zu erwarten war, hat sich natürlich keiner gemeldet, hat natürlich keiner irgendwas geschrieben, hat wahrscheinlich noch nicht mal irgendjemand gehört. Naja, ich versuche es einfach nochmal. Hab mich jetzt auch bei iTunes eingetragen, um damit man es auch mehr finden kann, also damit der Podcast auch irgendwie leichter gefunden werden kann oder vielleicht mehr Leute ihn finden. Hab Freunde gefragt, habt ihr nicht Lust, wollt ihr nicht mit mir aufnehmen, wollen wir nicht eine Runde quatschen? Ja, worüber wollen wir denn quatschen? Ja, keine Ahnung. Da brauchen wir ja eigentlich kein festes Thema. Sonst klappt es ja auch mit dem Quatschen. Naja, was soll man sagen? Sagst okay, lass mal machen. Sag, ja, bin dabei, kein Problem. Und dann, wenn du aufnehmen willst, ist natürlich wieder keiner da. Das Wetter auch noch so schön geworden, sind natürlich alle draußen. Das ist aber auch unglaublich, oder? Erst war es so kalt und dann auf einmal, zack, 2-3 Tage, schon hast du 10 Grad. Da denkst du, oh, was ist denn da los? Naja, schon komisch mit dem Wetter. Jetzt auch noch blöd, über das Wetter zu reden, oder? Wie läuft es bei mir im Augenblick? Im Augenblick ist eigentlich zeitmäßig bei mir gar nicht mehr viel Platz. Weil ich habe jetzt in der letzten Woche noch angefangen, Fahrschule zu machen. Das heißt, Motorrad und Auto. Weil ich dachte, naja, bin jetzt 28. Wenn du jetzt noch Fahrschule machst, dann machst du es gleich richtig. Machst du gleich beides. Ja, dadurch ist halt nur noch Arbeiten, Schlafen und Sport übrig geblieben. Naja, das ist schon anstrengender, als ich dachte, muss ich echt mal zugeben. Da bleibt eigentlich nicht mehr viel. Dann ist mir auch noch klar geworden, dass das Ganze auch eigentlich ein ganz schönes bisschen viel Geld verschlingt. Muss ich jetzt in der nächsten Zeit ganz schön sparsam sein, darf ich nicht mehr viel ausgeben, nicht mehr viel Gadgets kaufen, keine Spielereien mehr kaufen. Die Ouya habe ich natürlich auch wieder abbestellt, weil ich dachte, naja, die 100 Euro, die kannst du auch für deinen Führerschein besser benutzen. Dazu kommt natürlich noch Motorradkleidung, Motorradhelm, Motorradjacke, Handschuhe, Hose, Schuhe. Das kostet eine ganze Menge Geld. Damit hatte ich irgendwie gar nicht so richtig gerechnet. Stand ich da und denke, boah, wie machst du das jetzt? Naja, das werde ich jetzt wahrscheinlich eher auf Raten kaufen müssen, die Kleidung, damit ich auch den Führerschein an sich irgendwie finanzieren kann, weil so viel Geld habe ich jetzt nun auch nicht. Naja, was soll ich sagen? Also, wenn ihr Lust habt, mit mir was aufzunehmen, wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, schreibt mir doch einfach an podcast@chaosbude.com. Schreibt, ja, ich bin der Klaus und ich habe Lust, über Autos zu reden, über einen Führerschein zu reden, über Gadgets zu reden. Ich rede unheimlich gerne über Gadgets. Computerteile, Handys, Smartphones, Tablets, all das. Das sind meine Hobbys. Ich habe hier 2 Tablets rumzuliegen, eine Nexus 4, eine Nexus 7, dann sagen wir so, ein Galaxy S2 liegt noch im Schrank rum. Hab einen Raspberry Pi, der Raspberry Pi, den ich mir letztens erst gekauft habe, der ist eigentlich noch relativ neu. Naja, der hängt jetzt am Fernseher. Da ist jetzt ein XBMC drauf. Benutze ich jetzt auch nicht mehr wirklich viel, da ich so viele Filme eigentlich auch nicht gucke. Ich hatte das Gerät mir eigentlich nur gekauft, um ein bisschen rumzuspielen, zu gucken, wie es so funktioniert. Ja, funktioniert, hängt am Fernseher. Fernsehen gucke ich ja nicht. Ja, was machst du jetzt damit? Ja, keine Ahnung. Bleib da erstmal. Na gut, was soll ich noch erzählen? Keine Ahnung. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt mir podcast@chaosbude.com und dann werde ich mich so bald wie möglich melden und können wir einen Termin ausmachen. Könnt ihr mir was erzählen? Kann ich euch was erzählen? Brauche ich halt nicht die ganze Zeit mit mir alleine reden, die ganze Zeit auf den Monitor gucken, mir den Verlauf angucken, wie ich hier rede, die Wellenlinien, super interessant, naja, egal. Okay, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, genießt das Wetter, schreibt mir, sagt Bescheid, ich bin dann da. Okay, haut da rein, ciao.